Es ist 2 vor Mitternacht. Und der 5. Engel blies seine Posaune. Und ich sah einen Stern, gefallen vom Himmel auf die Erde. Und ihm wurde der Schlüssel zum Abgrund gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es stieg auf ein Rauch aus dem Brunnen, wie der Rauch eines großen Ofens. Und es wurde verfinstert, die Sonne und die Luft, von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf der Erde Macht haben. Family Man, Charles Manson, aus dem Leben eines apokalyptischen Reiters, von Thomas Feibel. Häftling B339-20A ist bei seinen Mitgefangenen nicht gerade beliebt. 1984 übergoss ihn ein Mitinsasse der psychiatrischen Abteilung des kalifornischen Gefängnisses, ein Mörder, mit Farbverdünner und zündete ihn an. Doch meistens hat das Opfer keine Kontakte mit anderen. B339-20A verbüßt seine lebenslange Haftstrafe überwiegend allein. Er gilt als der meistgehasste Mann Amerikas. Charles Mills Manson wurde im November 1992 58 Jahre alt. Über 40 Jahre seines Lebens verbringt er bereits hinter Gittern. Mörder gehen nicht in Rente. Seine regelmäßigen Anträge auf Begnadigung werden ebenso regelmäßig abgelehnt. Seit seiner Verhaftung im Jahre 1969 liefert er den Medien immer wieder Stoff. Zeitungen, Verlage und Fernsehsender nutzen seine dämonische Ausstrahlung und krönen ihn zum Superstar hinter Gittern. Ladies and Gentlemen, der personifizierte Schrecken Amerikas. Oder wie es die Zeitschrift Rolling Stone auf ihrer Titelseite verkündete: The most dangerous man alive. Sex, Drogen und Wahnsinn. Manson hatte seit 1967 junge Leute aus gutem Hause in seiner Hippie-Kommune aufgenommen. Seine Anhänger wurden zur Manson Family, zur Familie, die Manson nie hatte. Sie waren bereit, alles für ihn zu tun. Sie töteten, ihm zu ehren. Im Sommer 1969 zogen seine Jünger los und schlachteten auf sein Geheiß in 2 Nächten 7 Menschen ab, darunter Sharon Tate, die Frau Roman Polanskis. Die Medien waren großzügig und schenkten Manson viele Namen. Guru, Massenmörder, Wahnsinniger, Mordinspirator, Furie, Würger, Hippie, Hippie-Führer, Sektenchef, wildäugiger Rasputin, Jack the Ripper, Sexbesessener, Angeklagter, Mörder, Teufelsanbeter und. Manson ist mit diesen Bezeichnungen nicht ganz glücklich. Schließlich nimmt er für sich ganz andere Titel in Anspruch. Gott, Jesus Christus, der Messias, Satan und vor allem der 5. Engel der Apokalypse. It's all in the eyes of a dreamer. It's all in the eyes of the man. All the things that we've done in life and all the things that we've planned. Can the world be as sad as it seems? Where are man's hopes? Where are man's dreams? All the eyes of a dreamer. Ich füllte mehr Magazine mit Schlagzeilen als Coca-Cola mit Anzeigen. Mit mir hatten die Medien ihren großen Tag. Mitglieder der Manson Family schrieben Bücher und verkauften Interviews, in denen sie immer wieder die eine Rolle spielten. Schiebt alles auf Charlie. Ich wurde von der Gesellschaft vergewaltigt und ausgeplündert, beschissen von Anwälten, Presse und Freunden. Sie behaupten, meine Mutter wäre eine Hure gewesen. Sie behaupten, meine Nase wäre voller Rotz. Sie behaupten, meine Windeln, wenn ich überhaupt welche angehabt hätte, wären vor Scheiße geradezu aufgequollen. Die Scheiße sei, wie häufig zu beobachten gewesen, meine schmutzige Beine runtergeronnen. Sie behaupten, dass ich, bevor ich 7 wurde, schon im Besitz einer Kanone war und die Alten und Schwachen ausraubte. Hallo, Grandma, rück mal deine Tasche raus. Sie behaupten, dass ich mit knapp 12 eine Predigertochter vergewaltigte und anschließend ihren Bruder erstickte, damit er mich nicht verpfiff. Sie behaupten, dass ich mit 13 schon so viel auf dem Kerbholz hatte, dass ich zu Nixons Stab hätte gehören oder zumindest ein führender Kopf der Mafia hätte werden können. Sie behaupten, dass die 10 und 12 Jahre alten Nachbarmädchen nach einer Gehirnwäsche plötzlich Nutten wurden. Um ihre Liebe zu mir zu prüfen, ließ ich mir das Geld aushändigen, das sie durch Betrug und ihre Darstellungen in Pornofilmen anschafften. Ist das nicht die Art, wie ihr mich in euren Gedanken seht? Haben die rühmliche Staatsanwaltschaft, die Gerichte, meine Nachahmer und die Medien euch nicht dieses Bild von mir gezeichnet? Würde es irgendetwas ändern, wenn ich sagte, dass ich keine Wahl hatte, mir meine Mutter auszusuchen? Ich erinnere mich, wie meine Mutter eines Nachts in mein Zimmer kam, mich aus dem Bett warf und sagte, los Charlie, steh auf, hilf mir packen, wir müssen hier raus. Sie arbeitete in einer Bar. Ein Typ fing an, sie zu betatschen. Mehrmals bat sie ihn, ganz cool das sein zu lassen, aber der Kerl griff wieder zu und sie schlug ihm eine Flasche über den Schädel. Als sie ging, lag er noch auf dem Boden. Mach schon, Charlie. Ich habe einen von den Zambini-Brüdern erwischt und ich werde nicht abwarten, ob er tot ist oder nicht. Wir sind noch ein paar Mal umgezogen, aber damals, Mann, war es der schnellste Abgang, den wir je gemacht haben. In den nächsten paar Jahren sahen uns Indiana, Kentucky, Ohio, West Virginia, noch ein paar Staaten mehr. Mit 12 glaubte ich nicht mehr länger, dass die Liebhaber meiner Mutter Onkels waren. Manche Onkels mochten mich, andere nicht. Meine Eifersucht gegenüber diesen Onkels, die mit meiner Mutter schliefen, brachte mir eine Menge Ärger ein. Der augenblickliche Lover brachte es auf den Punkt. Während Mom nur die üblichen 2-3 Tage Romanzen hatte, blieb dieser Kerl über 4 Wochen. Eines Nachts wachte ich von ihren Stimmen auf. Ich sag dir, ich zieh weiter, du und ich könnten's nett haben, aber ich mag dein hinterlistiges Balg nicht. Ja, ein paar Tage später kam ich in ein religiöses Jugendheim. Ich liebte meine Mutter, ich wollte sie. Warum, Mom? Warum auf diese Weise? Ich fühlte mich einsam. Einsamer, als ich in meinem ganzen Leben gewesen bin. Ich riss aus. Die meisten Schreiberlinge stellen mich dar, als wäre ich von Geburt an mit Fangzähnen und Hörnern ausgestattet gewesen. Um meine persönliche Kuriosität zu genießen, werfe ich ab und zu einen kleinen Blick in den Spiegel. Ich vergewissere mich, ob möglicherweise nicht doch Hörner aus meinem Kopf dringen oder Fangzähne aus meinem Mund ragen. Vorausgesetzt, der Spiegel lügt nicht, kann ich keine Hörner oder Fangzähne entdecken. Ich überprüfe den Rest meines Körpers. Ich sehe einen Körper, 2 Arme, Hände und Füße, Haare, die an den gewöhnlichen Stellen wachsen. Einen Kopf, komplett, mit Augen, Nase, Ohren und Mund. Ich bin nicht anders als die mich hasserfüllt anglotzen. Und ihr? Wer ist schon an dem interessiert, was ich sage? 1967 wird der Friedensnobelpreis nicht vergeben. Der Film Cul-de-Sac, bei uns hieß er, wenn Kattelbach kommt, von Roman Polanski, erhält den Goldenen Bären der Internationalen Filmfestspiele Berlin. Charles Manson, der wegen eines gefälschten Schecks in Höhe von $34 zu 10 Jahren verurteilt wurde, kommt schon nach 7 Jahren frei. Er zögert, möchte lieber bleiben. Manson hat sich verändert. Der kleine Verlierer, der Ende der 50er als Zuhälter nicht gerade erfolgreich gewesen war, lernte hinter Gittern Gitarre spielen. In diesen langen 84 Monaten eignete sich der langsame Leser Manson umfangreiche Kenntnisse der Bibel, der Scientology und der Magie an. Besonders fasziniert ist er von Hypnose und führt an seinen Mitgefangenen erste Versuche der unterbewussten Beeinflussung durch. Charles stapft barfüßig in den Sommer der Liebe. Er ist klein, drahtig und erlebt die veränderte Welt intensiv. Er weiß, er wird es aufgrund seiner Gefängniskontakte schaffen, ein Superstar zu werden. Und er wird mit seinen Songs berühmt werden, mindestens so berühmt wie... Man wird Charles Manson lieben. Ihm wird niemand seine Vergangenheit vorwerfen und kein Mensch wird ihn jemals wieder ins Gefängnis bringen. Manson fristet als Straßensänger sein Dasein und macht auf junge Frauen großen Eindruck. Kleine Ausreißerinnen haben es ihm besonders angetan. Bald schon fährt Mansons kleiner Hippie-Harem mit einem Bus von hier nach dort. Die Beatles haben ihre neue Platte The Magical Mystery Tour veröffentlicht und damit der Reisegesellschaft, die mit Liebe, Sex, Drogen und Musik den Tag verbringt, einen Namen gegeben. Mehr noch, eine Bestimmung. Manson schart immer mehr junge Menschen um sich, auch Jungs. Hitchhiker, Minderjährige, Drogensüchtige, kleine Diebe und Verlierer. Sie werden zu Mansons Family. I had a motorcycle, a sleeping bag and a guitar. And that's it, you know. And I, if anybody is on the same road I'm on and they need a cigarette or a dollar bill or a ride or they're hitchhiking, I generally help them as much as I can. You know, I never owned that ranch. I wasn't the central figure in anything except the music. I like to play music. I play music. People come around and listen. Okay. If they give me something to eat, okay. If they don't, okay, man. You know, like I'm not, you know, I wasn't waving any flags. I wasn't out to do anything. I just got out of 22 years of prison, man. I just got out of prison. Can you imagine 22 years in prison? Can you imagine that? Family. Family war für mich bis dahin ein leerer Begriff. Ich wusste zu viel über die rechtschaffenen Väter, die auf ihre alte Lady hopsen, ihre Kinder schlagen, Inzest treiben. Was nennt sich dann respektvoll Family Man? Also ich habe mich nie als jemand gesehen, der andere unter Kontrolle hält oder ein Führer ist. Ich wollte niemanden von dem wegstoßen, wonach er sich sehnt. Ich wollte nie Seelen retten. Ich wollte nie irgendjemand korrumpieren. Ich wollte nur meine helfende Hand ausstrecken. Ich brauchte das, mit Leuten zusammen zu sein, die Liebe und Verständnis wollten. Weil ich so viel Scheiße in meinem Leben erlebt hatte, dachte ich, mein Rat würde helfen. Manchen dieser verlorenen Kinder Kraft geben. Die Schreiberlinge sagten, alles, was ich wollte, wäre jeden Einzelnen, den ich treffe, zu manipulieren. Das ist nicht wahr. Hey, 1967, als ich mit dem Reisen begann, hatte ich ein Herz, das nach Liebe weinte. 5 Monate nach meiner Entlassung wegen Scheckbetrugs und Zuhälterei lebte ich eine wahr gewordene Fantasie. Ich hatte das Gefühl, eine Kraft zu besitzen, die über allen Dingen stand. Und niemand könnte mich jemals wieder einsperren. Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Krieg gerüstet sind. Und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen. Und ihr Antlitz glich der Menschenantlitz. Und sie hatten Haar wie Frauenhaar und Zähne wie Löwenzähne. But it's not the same ocean. It's a different ocean. Hey, that's a whole new world. For you, and whatever kind of life you got sprinkled in the field of planets. You know? And how the only answer is yes. Seit einer LSD-Halluzination hält sich Manson für Jesus Christus. The Family ist entzückt und sieht sich als eine Art Wiederkehr der Frühchristen. Charlie sorgt für Special Effects. Jünger müssen bei Laune gehalten werden. Er lässt sich des Öfteren ans Kreuz heften, nicht nageln, und beginnt zu stöhnen und zu schreien. All die kleinen Jungs und Mädchen erschrecken, fallen bleich geworden auf die Knie, wenn Jesus Manson seine Kreuzigung wieder und wieder durchlebt. Immerhin, so deutet er immer wieder an, ist dies nach 2000 Jahren sein zweiter Besuch auf Erden. Mansons Ruf als Guru verbreitet sich im Lande. Reiche, verwirrte Damen lassen sich von Charlie den Geist zurechtrücken und hinterlegen ihm sozusagen als Gegenleistung größere Mengen Geld. Mike Love von den Beach Boys sucht später sein Heil beim Maharishi, einem indischen Guru, dem die halbe Pop- und Filmwelt verfällt. Auch die Beatles sind dort zugegen, als der heilige Maharishi auf ganz und gar unheilige Weise versucht, Mia Farrow, die Hauptdarstellerin aus Polanskis Rosemary's Baby, zu vergewaltigen. Beach Boy Dennis Wilson folgt lieber Manson, jedenfalls solange es Wilson Spaß macht. In den Anfängen sind diese Jesus-Spielchen relativ harmlos. Manson möchte die Menschen weltweit bekehren und versucht, seine Missionare für die Final Church an die entlegensten Stellen der Welt zu senden. Er trifft sich öfter mit satanistischen Gruppierungen aus der Gegend. Manson for Windows. Formatieren eines neuen weiblichen Family-Mitgliedes. Durch das Formatieren bereiten sie ein neues weibliches Family-Mitglied so vor, dass Daten auf ihr gespeichert und abgerufen werden können. Wenn sie ein neues weibliches Family-Mitglied formatieren, löscht Jesus, Manson, Satan alle bisherigen auf dem neuen weiblichen Family-Mitglied gespeicherten Informationen, schreibt eigene Verzeichnisinformationen auf das neue weibliche Family-Mitglied und untersucht unbrauchbare Stellen besonders gründlich. Formatieren eines neuen weiblichen Family-Mitgliedes. Erstens. Legen Sie ein neues weibliches Family-Mitglied in das Laufwerk oder eine entsprechend geeignete Räumlichkeit ein. Zweitens. Wählen Sie aus dem Menü Nymphchen den Befehl Girl-Format. Das Dialogfeld Girl-Format wird angezeigt. Drittens. Wählen Sie im Feld Girl-In den Buchstaben für das gewünschte Laufwerk oder die entsprechend geeignete Räumlichkeit. Viertens. Geben Sie im Feld Drogenkapazität die Kapazität an, mit der Sie das neue weibliche Family-Mitglied formatieren wollen. Fünftens. Wählen Sie unter Optionen den Begriff Religion. Um das neue weibliche Family-Mitglied mit einer Datenträgerbezeichnung zu versehen, geben Sie einen Namen im Feld Bezeichnung ein. Als Susan Atkins als ein neues weibliches Family-Mitglied formatiert wurde, wurde nach der Formatierung aus ihr Sadie Mae Glutz. Um die Jesus Manson Satan Dateien auf das neue weibliche Family-Mitglied zu kopieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Geschlechtsverkehr ausführen. Sechstens, wählen Sie Let's have some fun. Siebtens, wählen Sie die Schaltfläche Stell dir mich als dein Vater vor. Wenn Ihr neues weibliches Family-Mitglied nach Stunden formatiert ist, erscheint ein Dialogfeld mit der Frage, ob Sie ein weiteres neues weibliches Family-Mitglied formatieren wollen. Das hängt von der Kondition Jesus Manson Satans ab. Entscheiden Sie nach eigenem Gusto. Manson will seine Familie von Zwängen befreien. Weg mit der Spießererziehung. Manson kratzt den ganzen Müll aus ihrem Gehirn. Als bewährte Helfer stehen ihm LSD, Pot und beim Mädchen der Schwanz seiner Majestät zur Verfügung. Sex ist der Schlüssel. Jedes Mädchen, das neu aufgenommen wurde, verbrachte lange Stunden mit dem Meister. Psychologische Gemeinplätze, ein paar Griffe auf der Klampfe und Sex. Sex zu jeder Zeit und mit jedem reaktiviert die Programmierung. Manson stellt sein eigenes Programm zur Verfügung. Jeden Morgen werden die Mädchen instruiert. Gesellschaftsklischees werden gegen Manson-Philosophie ausgetauscht, die aus 1000 verschiedenen Versatzstücken besteht. Eine Prise Psychologie, viele klein gemahlene Bibelstellen, sorgfältig zerriebene Lehren der Scientology, ein paar Körnchen schwarze Magie und eine sichere Hand für Intuition. Kinder sind das Ideal. Oh, kindliche Unbefangenheit. Kinder sind frei. Kinder sind ungezwungen. Kinder sind ehrlich. Kinder sind nicht programmiert. Kinder sind wirklich sie selbst. Niemand soll in der Familie eingeschränkt werden. Mittlerweile hausen die Mansonschen Frühchristen auf der Spahn Ranch. Eine Ranch, die von Hollywood gerne als Filmkulisse benutzt wird. Hier spielen sie Kinder. Cowboy und Indianer, der böse Mexikaner robbt ein Weib. Mansons bevorzugte Rolle ist Mr. Jesus Christ. Eine Menge Rituale fließen in den Alltag ein. Die Family ist selbstverständlich vegetarisch orientiert. Die Wahl der Menüs erfolgt zufällig, je nachdem, was sie in den Abfallcontainern der Supermärkte finden, zu denen sie mit dem Rolls-Royce des Beach Boys Dennis Wilson fahren. Später soll sich die Freundschaft zwischen Wilson und Manson zunehmend verfinstern. Schuld daran ist ein Song, den Manson geschrieben hat und den die Beach Boys gänzlich unerlaubt in ihr neues Album aufnehmen. Die Tragödie an der Sache jedoch ist, dass die Beach Boys mit ihrem populären Surfen-Sound den Text verändern und somit die Botschaft seiner Heiligkeit Manson aller Welt vorenthalten. Die Beach Boys lassen sich nicht lumpen und schenken dem knurrenden Songwriter ein nicht zu kleines Motorrad und eine nicht zu bescheidene Summe Geldes. Gott allerdings ist sauer, stinksauer und will sich rächen. Vorerst aber sitzt man noch in aller Friedlichkeit beisammen und isst. Meistens greift Manson anschließend zur Gitarre und trällert seine Songs, die mit seiner Hard-Rough-Mix-Philosophie angefüllt sind. Die Mädchen beginnen Amen, Amen zu sagen, wenn der Herr und Meister spricht. Und der Meister spricht viel. Das Denken ist die Erfindung des Teufels. Amen. Ich bin der Gott des Fickens. Amen. Das Karma ist in Bewegung. Amen. Wir sind alle eins. Amen. Das Unsinnige ergibt Sinn. Amen. Tut das Unerwartete. Amen. Ich bin eine sehr positive Kraft. Ich bin ein sehr positives Feld. Amen. Wenn du bereit bist, dich töten zu lassen, musst du bereit sein zu töten. Amen. Keiner wird euch erwischen, wenn ihr den Gedanken im Kopf entwischt. Amen. Du kannst das Töten nicht töten. Amen. Verboten war das Bestrafen von Kindern, verboten war es, ohne Charlie mit dem Essen zu beginnen, verboten waren Fragen und ganz besonders verboten war das Wort Warum. Verboten war Verhütung, verboten waren Brillen, verboten war schwarze Musik wie Jimi Hendrix, verboten war Alkohol, verboten war das Bestrafen von Kindern, verboten war es, ohne Charlie mit dem Essen zu beginnen, verboten waren Fragen und ganz besonders verboten war das Wort Warum. Verboten war Verhütung, verboten waren Brillen, verboten war schwarze Musik wie Jimi Hendrix, verboten war Alkohol, verboten... Einen regelrechten Plan hatte Manson zu diesem Zeitpunkt nicht. Er lässt sich treiben. One thing leads to another. Manson muss Manson leben und muss zu seinem eigenen Wort stehen. Das ist nicht leicht. Er bekommt Wutausbrüche und rast mit einem Schwert herum und drischt auf Bäume und Sträucher ein. Jesus in Harmonie. Er will berühmt werden wie die Beatles und kann das mit seinem Guru-Dasein sogar angenehm kombinieren. Manson spielt Gitarre und singt. Die Family macht die Background-Vocals. Bis zu den Morden ist es ein langer, paranoider Weg. Ihr friedliches Zusammenleben gerät allmählich aus den Fugen. Langsam beginnen sie zu stehlen. Kreditkarten, Autos, Geld, Drogen. Jesus nennt sich gerne Satan. Sie beginnen nach dem Tod zu suchen. Und der Wahnsinn hält Einkehr. Helter Skelter. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, willkommen bei der beliebten Reality-TV-Serie Massenmörder wie du und ich. Als Stargäste sehen Sie heute Abend Kevin Costner als Star-Friseur Jay Sebring, Gene Hackman als Drehbuchautor Wojtek Frykowski, Kim Basinger als die Millionen-Erbin Abigail Folger und Sharon Stone als Schauspielerin Sharon Tate, Tom Cruise in der Rolle des kaputten, drogenabhängigen Tex Watson und Sissy Spacek als die grausame Mörderin Susan Atkins. Sie alle sollen im Auftrage Charles Mansons ein paar Menschen töten. Wird es Ihnen gelingen? Wir wünschen Ihnen spannende 45 Minuten. Wojtek Frykowski lag auf dem Sofa und schlief, berauscht von dem milden, halluzinogenen MDA. Tex Watson richtete seinen Revolver auf Wojteks Kopf. Wojtek erwachte, streckte sich und fragte: Hey, wie lange ist es? In diesem Augenblick muss Wojtek auch die beiden Mädchen erblickt haben, die schweigend hinter der Flagge standen. Katie und Sadie. Tex befahl Sadie, im Badezimmer ein Handtuch zu holen, um Frykowski zu fesseln. Tex befahl Sadie, das Haus nach anderen Leuten zu durchsuchen. In dem Schlafzimmer linker Hand lag Abigail Folger und las. Sadie machte kehrt, überquerte den Flur und warf einen Blick ins Schlafzimmer von Sharon Polanski. Auf Kissen gestützt lag Sharon auf dem Bett. Es war ungefähr 0.25 Uhr. Am Rand des Bettes saß Jay Sebring. Sie plauderten, sie sahen Sadie nicht. Sadie ging zu Watson ins Wohnzimmer zurück und sagte ihm, dass in den Schlafzimmern Leute seien. Tex war ärgerlich. Wo war das Geld? Er befahl Sadie, in die Schlafzimmer zu gehen und die Leute in den Wohnraum zu holen. Sadie klappte ihr Backmesser auf, ging in Abigails Schlafzimmer und forderte sie, die Waffe schwenkend, auf. Geh ins Wohnzimmer, stell keine Frage. Gegenüber in Sharon Tates Schlafzimmer verfuhr sie ebenso. Sie fuchtelte vor Jay und Sharon mit dem Messer herum und verwirrt und aufgebracht gingen alle ins Wohnzimmer. Jay Sebring fragte: Was ist denn los? Hinsetzen. Als Tex allen befahl, sich bäuchlings auf den Boden zu legen, protestierte Sebring und sagte: Lass sie sich hinsetzen, seht ihr denn nicht, dass sie schwanger ist? Dann machte er einen Satz nach dem Revolver und Tex schoss ihm in die Achselhöhle. Jesse Bring stürzte zu Boden und Tex versetzte ihm einen Tritt gegen das Nasenbein. Abigail Folger schrie auf. Also wo ist nur das Geld? Abigail sagte, ihr Geld sei in ihrem Portemonnaie auf der Couch im Schlafzimmer. Sadie drückte Mrs. Folger das Messer in den Rücken und ließ sie vor sich her ins Schlafzimmer gehen, wo Abigail ihre schwarze Schultertasche öffnete und ihr 72 oder 73 Dollar entnahm. Nun schlang Tex ihnen nacheinander das Nylonseil um den Hals und warf das Seilende über den Deckenbalken und befahl Sadie, an dem Seil zu ziehen, sodass Abigail und Sharon, wollten sie nicht erwürgt werden, aufstehen mussten. Der bewusstlose Jay, dem sie das andere Ende des Seils um den Hals geknüpft hatten, diente als Gegengewicht. Katie übernahm an dem einen Ende des Seils die Aufgabe des Würgens. Eine der Frauen fragte Tex. Was habt ihr mit uns vor? Ihr werdet alle sterben. Als ich Charlie kennenlernte, war ich 17. Ich kam aus einem sehr religiösen Elternhaus unten in Montana. Charlie war etwas Besonderes. Wenn er dich ansah, konntest du fühlen, wie er dein Innerstes durchschaute. Und ab da gehörtest du zu ihm. Du konntest ihm vertrauen, weil er dir niemals wehtat. Charlies Philosophie, hör auf zu sein, schien für mich der richtige Weg. An meinem ersten Abend auf der Spahn Ranch saßen wir am Lagerfeuer. Zuerst wurden die Hunde gefüttert, dann ließ Charlie das Essen herumgehen, von Hand zu Hand. Ich spürte sofort das Besondere dieser Gruppe. Weißt du, die Sache, warum viele junge Menschen solchen Leuten wie Charlie verfielen, war ganz einfach zu erklären. Alles, was er sagte, ist wahr. Verstehst du? Er hat nicht irgendwelches Gefasel abgelassen, sondern die lautere Wahrheit gesprochen. Wir konnten sie fühlen. Charlie war so wahr, dass es weh tat. An diesem ersten Abend nahm er mich mit in sein Zauberzelt. Wir zogen uns ganz langsam aus und er sagte, ich sollte mir, während wir uns lebten, vorstellen, dass er mein Vater sei. Ich hatte meinen Vater nie kennengelernt. So wurde Charlie zu meinem Vater, zu unserem Vater, den wir nie hatten. Wir liebten ihn mehr, als wir jeden Mann bisher geliebt hatten. Denn er würde uns nie verlassen. Wir standen noch zu unserem Daddy, als all die schrecklichen Dinge mit den Morden bekannt wurden. Im Grunde waren wir vollkommen out of our mind. Charlie sagte etwas und die Familie legte volle Aktivität los. Charlies Worte waren für die Familie Gesetz. Wir arbeiteten für ihn mehr und härter, als wir es je in unserem Leben getan hatten. Ich bin sogar ein paar Mal auf den Strich gegangen, weil Charlie Geld brauchte. Besonders viel Geld benötigte Vater, als er begann, vom großen Herthas Kerker zu erzählen. Wir gaben ihm alles, was wir hatten. Notfalls klauten wir für ihn. Vater Charlie sprach mit seiner heiseren Stimme nachts in der Stille. Wir bekamen eine Scheißangst. Wir klauten Strandbuggies, die uns während des Helters Kelter in der Wüste sehr hilfreich sein sollten, und rüsteten sie zu abenteuerlichen Überlebensfahrzeugen auf. Auch an Waffen mangelte es nicht. Wir gruben Löcher, irrsinnig viele Löcher, und bildeten Vorratsverstecke, verlegten Telefonleitungen und verwischten anschließend unsere Spuren. Ich glaube, wir hatten eine kleine eigene Armee mit über 30 Buggies. Charlies Strandbuggy verfügte über einen gigantischen Tank, der ausreichen sollte, endlos durch die Wüste zu fahren. Jeden Abend erzählte er seiner Familie vor dem Einschlafen unermüdlich die Geschichte des Weltuntergangs. Und er wiederholte sich nie. Er fand immer neue Worte, neue Bilder, um uns den Schrecken vor Augen zu führen. Und da war seine schützende Hand, die uns, seine Family, in ein tiefes Erdloch führte. Es würde uns an nichts mangeln. Niemand sollte uns auseinanderreißen, während die Welt da oben sich zu zerstören begann. Vater Charlie gab uns zu essen. Vater Charlie gab uns Liebe. Vater Charlie gab uns Hoffnung. Er war 33 Jahre alt. Genauso alt wie Jesus. Ich wurde seine Heilige und hörte auf zu sein. Sie töteten Sharon Tate als Letzte. Sharon saß still auf dem Sofa. Sie warteten einige Minuten. Sadie hielt Sharons Arme und Sharon drehte den Kopf zu ihr herum, sah Sadie an und flehte: Bitte, bitte töte mich nicht. Bitte töte mich nicht, ich will nicht sterben. Bitte, ich bekomme ein Kind. Sadie, grausam wie immer, erwiderte: Pass auf, Miststück. Mir ist es egal, ob du ein Kind kriegst. Mach dich lieber fertig, du wirst jetzt sterben. Dann stachen sie alle auf sie ein, 16 Mal mit beiden Messern. Für Sadie war es erregend. Dann leckte sie das Blut von den Fingern, stand auf, holte das Handtuch, mit dem sie Wojtek die Hände gefesselt hatte, kam zurück, tränkte es mit Blut aus Sharons Brust, ging in die Halle und kniete sich auf den Boden, um mit Blut das Wort Pig zu malen. 102 Stichwunden hatten die Körper durchbohrt, 30 Minuten lang, alle 20 Sekunden ein Stich. Du kannst das Töten nicht töten. Es tat so gut, als ich sie das erste Mal stach. Es kam aus den Bewegungen. Es war ein richtiger Spaß. Du sollst sie alle umbringen, die in diesem Haus sind. Alle. So brutal, wie du kannst. Und nimm ihr ganzes Geld. Reiß ihnen die Augen aus und häng sie an die Spiegel. Denk daran, ein Zeichen zu hinterlassen. Irgendwas Gespenstisches. Du kannst das Töten nicht töten. Keiner wird euch erwischen, wenn ihr den Gedanken im Kopf entwischt. Charlie ist Liebe. I got a parole officer, I got a sleeping bag and a guitar, and I'm staying at old Blind Man's Ranch. And that's about the extent of it. All this occult, all that hocus-pocus stuff that you guys are playing, I don't know nothing about all that. You know nothing about something called Helter Skelter. You know nothing about... Yeah, I know about Helter Skelter. It was a song that some people sang. And that's all it was. And some other kids picked it up in their minds. And they said, what do you think Helter Skelter is? I said, well, I get out of the penitentiary in the 50s, and everybody's going thump, thump, thump, and they're walking like that. I get locked back up, I get out in the penitentiary in the 65, and it's going thump, thump, thump, thump, thump, and I get locked up again, and I come out in the 69, and it's going thump, thump, thump, thump, thump, thump, thump, thump, thump, thump, thinking, wow, man. Wow. Wait, Charlie, Charlie, Charlie! What the fuck, woman? I am a mechanical man. I'm a mechanical man, and I do the best I can because I have my family. I am a mechanical boy. I am my mother's toy, and I play in the backyard sometimes. I am a mechanical boy, and there's from the time. Manson hatte es geschafft, eine Platte aufzunehmen, aber weit und breit interessierte sich niemand mehr für ihn. Seine Unberechenbarkeit schreckte viele ab. Wer wollte schon einen Satanschristen unter Vertrag nehmen? Außerdem konnte unser lieber Herr Jesus vielleicht singen, aber seine Begleitung war schlichtweg eine Katastrophe. Ich kann es verstehen, wenn jemand sagt, Manson sei zu dem allem getrieben worden. Hör dir doch seine Songs an, der war ein total Getriebener, wenn du mich fragst. Long come a choo-choo and knock my monkey cuckoo, and now my monkey's dead. Ben won't wear off, 'cause my monkey's dead. Wieso hat man das Gefühl, dass jeder mit seinem Instrument aus dem Song ausbrechen möchte? Ist das eine Band oder eine Büffelherde? Natürlich hat uns sein Erscheinungsbild zunächst ganz gut gefallen, diese Jesus-Tour und das Ganze drumherum, nicht wahr? Du musstest aber immer vorsichtig sein. Ein falsches Wort und der Herr wird's dir geben, wenn du verstehst. Aus irgendeinem Grund faselte er plötzlich vom Weltuntergang. Ich weiß noch, ich saß an meinem Swimmingpool mit ein paar Freunden. Da kam er an. Ich sagte, hi. Kannst du auf Wasser laufen? Und wie ist auf den Swimmingpool? Er zuckte zusammen und leerte seine ganze Verachtung mit seinem Ich-liebe-dich-Lächeln auf mich aus. Ich sagte, der war schon unheimlich. Der hatte einen Blick, der dich durchbohrte. Naja, er kam mit seiner Weltuntergangstheorie, dem großen Helter-Skelter nach einem Song von weiß Gott wem. Er brauchte Geld und bot mir einen Unterschlupf an, mitten in der Wüste, in einem Erdloch. Danke, Charlie, sagte ich, danke. Und mit einer Kopfbewegung zu meiner 24-Zimmer-Villa im Hintergrund, bleibe lieber in meinem eigenen Loch. Einmal war ich ja draußen. Spahn Ranch, du lieber Himmel, was für ein Haufen. Sie spielten Sterben. Charlie sagte, sterbt. Und so legten sich alle hin und taten so, als würden sie sterben. Einer fing an, Charlie, zu schreien und dann, oh. Irgendetwas muss ihm Anfang 1969 einen so irren Schrecken versetzt haben, dass er sich auf das Ende der Welt vorbereitete. Er hatte ja schon früher vom Untergang geredet. Den hat er ja dann auch gehabt. Helter Skelter nahte heran. Er hatte eine geradezu legendäre Fähigkeit, Paranoia zu erzeugen. Man bekam eine Gänsehaut bei seinen geflüsterten, abergläubischen Vorlesungen über Karma und das drohende jüngste Gericht. Mit brechender Stimme, wie ein Präsident, der die Invasion eines südasiatischen Landes bekannt gibt, verkündete er, dass die Schwarzen sich erheben, mehrere Millionen Weiße töten und die Regierung übernehmen würden. Die amerikanischen, christlichen und wohlhabenden Pigs würden alle geschlachtet. Er, Christus selbst, er, der Teufel, in Person würde die Wiederkunft Christi schon herbeiführen. Jetzt sind die Pigs an der Reihe, ans Kreuz geschlagen zu werden, sagte er oft. Dann faselte er noch etwas von einem sagenumwobenen Erdloch im Death Valley, wo er mit seiner Family leben wolle. Von diesem Erdloch aus würde Manson Streifzüge unternehmen, um mit seinen haarigen Heuschrecken Städte zu plündern. Und die Schwarzen würden dank ihrem Superbewusstsein, so drückte es die Family aus, genau wissen, dass der Mann Charlie eben der Mann war. Und so würden sie ihn schließlich an die Macht rufen. No, Sir. No, sagte ich zu ihm, denn er pries ja seinen Untergang wie ein Staubsauger an. Ich sagte, der verstand überhaupt keinen Spaß. Der war paranoid. Da soll ich eine Platte machen? Mit so einem abgedrehten Guru? Ich bin Satan, Baby, sagte er zu mir. Und ich bin Jesus, Baby. Am Swimmingpool drückte er mir seine Kanone in die Hand und sagte, töte mich. Ich gab ihm die Waffe zurück und mit einem Grinsen sagte er, gut, dann kann ich dich töten. Was dachte der eigentlich, dass ich das große Arschrosettenflattern krieg? Meine Güte. Und seine Tussis hatten ja kaum was an. War ja schon ein netter Anblick, aber mussten die immer Amen, Amen rufen, wenn der Messias am Swimmingpool sprach? Ich bot ihm was zu trinken an. Er wollte nur Geld, um sich für Helter Skelter zu rüsten. Helter Skelter. Muss die Platte hier irgendwo haben. Cease to exist. Just come and say you love me. Give up your world. Come on, you can't be. I'm your kind. Oh, your kind, and I can see. Und hatten Panzer wie eiserne Panzer, und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Und hatten Schwänze wie Skorpione und hatten Stacheln, und in ihren Schwänzen war ihre Kraft, Schaden zu tun den Menschen 5 Monate lang. Sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds. 1970 posaunt Präsident Tricky Dicky Nixon aus, Manson sei des 8-fachen Mordes schuldig. Sein Pressesprecher wiegelt die ganze Sache mit den Worten ab, der Präsident meine angeblich schuldig. Die Geschworenen, die zu ihrem offiziellen Urteil noch nicht gedrungen sind, werden gebeten, den kleinen Lapsus aus den Erdnusshöhlen ihres Gehirns zu streichen. Von Fairness kann ohnehin nicht gesprochen werden. Sicher, Manson und seine Family haben die Morde begangen. Und nach Gott Mansons eigenen Aussagen gegenüber Freunden sollen es sogar 35 Menschenleben sein. Nur hat selbst ein Monster in einem Rechtsstaat das Recht auf einen fairen Prozess. Eine Gerichtsverhandlung ist keine Pizzaparty. Der äußerst ehrgeizige Staatsanwalt Vincent Bugliosi beschimpft eine der weiblichen Angeklagten als Hure und holt sogar zum Schlaghaus. Die Jury der Geschworenen besteht aus Sekretärinnen, Angestellten, Leichenverschönerern, einem Wachmann und Hilfs-Sheriffs. Allesamt gute Bürger. Geschworene dürfen vor der Verhandlung nichts über den Fall wissen, aber die gigantische Pressemaschinerie rollt heran und spuckt die wildesten Spekulationen aus. Obwohl die Geschworenen einen Querschnitt der Bevölkerung abgeben sollen, befindet sich kein Schwarzer unter ihnen. Seine Unvoreingenommenheit beweist ein Geschworener, indem er in Newsweek gleich seinem Präsidenten lauthals die Ansicht verkündet, Manson sei schuldig. Mansons Verteidigung, er hat auf den miesesten Anwalt von Los Angeles bestanden und ihn erhalten, kann wenig Vertrauen aufbauen. Manson prügelt vor Gericht auf ihn ein und besteht weiterhin darauf, sich selbst verteidigen zu dürfen. Der Family Man hat sich ein Hakenkreuz auf die Stirn gezeichnet. Andere halten es für ein X und behaupten, Manson habe sich aus der Gesellschaft geixt. Wenn ich nicht selbst meine Verteidigung übernehmen kann, sind mir die Hände gebunden. Ich fühle mich unschuldig. Die Verhandlung wird meine Unschuld beweisen. Manson erhält 3 Wochen Zeit, die Akten zu studieren, darf die Bibliothek des Gefängnisses benutzen. Ihm stehen Telefon und Fernschreiber zur Verfügung. Euer Ehren, ich lege Einspruch ein gegen die Fortsetzung des Verfahrens. Ich lege Einspruch ein gegen das Gremium in der großen Geschworenenkammer. Ich lege Einspruch ein gegen die Anklage. Ich lege Einspruch ein gegen das abscheuliche Verhalten des Establishments im Zusammenhang mit der Anklage. Ich lege Einspruch ein gegen... Mr. Manson, ich... Behalten Sie es für sich. Ich lege Einspruch... Ich werde nichts für mich behalten. Ich plädiere für schuldig. Sie verzögern hier nur um der Verzögerung willen. Ist das Gerechtigkeit? Ja, das ist Gerechtigkeit. In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie sich wieder hinsetzen. Mein eigenes Interesse? Ihr habt mich schon wegen etwas überführt, das ich nie getan habe. Wollen Sie den Gerichtssaal benutzen, um mich zu töten? Ruhe, oder ich lasse Sie hinauswerfen. Ich werde um mein Leben kämpfen. Entweder mit Worten oder auf andere Weise. Wenn Sie mich nicht mit Worten kämpfen lassen, habe ich einen anderen Weg. Was wollen Sie machen? Ich werde Sie entfernen. Ich habe mein eigenes System. Sie glauben, ich mache Spaß? Im Namen der christlichen Gerechtigkeit, ich werde Ihnen den Kopf abschneiden! Manson wird von Wachen hinausgetragen, nachdem er mit wenigen Sätzen über die Tische dem Richter an der Kehle hing. Oder 3 aus der Family behaupten in ihren Büchern, dass ich einen magischen Zauberstock aus Liebe und Musik herumschwenkte, als sie mich das erste Mal trafen. Sie behaupten, dass ich 1969 mit meinem persönlichen Lebenswandel Liebe und Zusammensein gegen das Böse und die Trennung austauschte. Sie behaupten, ich wäre verbittert und frustriert gewesen, weil ich nicht dazu in der Lage war, eine erfolgreiche Platte zu machen. Sie behaupten, meine Songs wären Beatles-Variationen gewesen. Sie behaupten, ich wäre überzeugt gewesen, dass das weiße Album der Beatles mit seinen Liedern Piggies, Revolution 9 und Helter Skelter Botschaften für mich und meine Family besäße, die ich als Signal interpretierte, den Beginn des Aufruhrs zwischen den Rassen anzuzetteln. Sie behaupten, dass ich anfing, jeden Einzelnen für die ganze Scheiße, die dann auf uns herunterkam, zu programmieren und vorzubereiten. Ich bestreite die Enttäuschung nicht, die Ziele als Musiker nicht erreicht zu haben. Noch bestreite ich, vom weißen Album beeindruckt gewesen zu sein. Aber ich muss sagen, dass die Kids mehr ihre eigenen Ideen ausdrücken als das, was in meinem Kopf vorging. Verdammt, sie waren doch die Kids der Beatles-Generation und ich war ja schon 10 Jahre älter. Ich mag erfolgreiche Musiker und besitze auch das eine oder andere gut verkaufte Album, aber wie die meisten Menschen fühle ich mich der Musik zugehörig, die ich, als ich jung war, hörte. Sinatra, Crosby, Como und Leute dieser Ära bedeuten mir mehr als die Beatles, die Beach Boys und andere Gruppen aus den 60ern. Meine Musik und meine Texte waren nicht die aufgewärmten Beatles. Scheiße! Es waren Sadie und Little Paul, die von dem weißen Album Botschaften empfingen, nicht ich! Sie behaupten, ich wäre schizophren! Sie behaupten, ich hätte 1000 Gesichter! Hey Mann, das sind 500 Schizophrene! Manson hatte ein besonderes Talent, völlig absurden Konstellationen einen Sinn abzuverlangen. Das Unsinnige ergibt Sinn. Je kruder und obskurer, desto besser. Wo absolut kein Zusammenhang bestand, Manson schaffte einen Bezug. Nichts war haarsträubend und unsagbar dumm genug, als dass nicht möglicherweise das eine Körnchen Wahrheit dabei sein könnte. Das Unsinnige ergibt Sinn. Die Beatles schienen perfekt für seine Zwecke. Denn Manson kannte die Beatles nicht und sie kannten ihn nicht. War das nicht die beste Voraussetzung für eine wunderbare Freundschaft? Wer aus der Family konnte, wollte, würde schon überprüfen, woraus jener sämige Brei bestand, der aus Mansons Logikfabrik träge floss. Mit dem LSD-Konsum der Family gab es sowieso keine Bodenhaftung mehr. Wir sind alle eins. Haribo macht Kinder froh. Die Beatles brachten 1968 das weiße Album heraus. Es war eine hervorragende Platte, obwohl die Beatles über die Umstände der Entstehung nicht glücklich waren. Der Kleinkrieg hatte begonnen. Und so spielten nach ihren eigenen Angaben auch nicht die Beatles, sondern John und Band, Paul und Band und so weiter. Revolution 9 war eine aufregende und heftige Soundcollage, die John zusammengebastelt hatte. John meinte zu dem Stück: Es war eine Art Gemälde über alles das, was so passieren kann. Ein Gemälde über die Revolution. Manson sah mehr darin, wesentlich mehr. Wenn man Revolution 9 genauestens lausche, so erklärte er, höre man die Beatles flehen: Charlie, komm zu uns. Auch das Wort Rise erhebt euch Tochter auf. Der sensitive Charlie erkannte sofort einen Zusammenhang zwischen Revolution 9 und Revelation 9, Offenbarung 9. Alles erschien ganz deutlich vor seinen Augen. Die Strandbuggies der Family, mit denen sie in der Wüste für den Weltuntergang trainierten, waren die Pferde von Helter Skelter und trugen jene Brustplatten aus Feuer, wie sie in der Offenbarung 9 beschrieben werden. Und die Beatles waren die 4 Engel, die einem Drittel der Menschheit den Tod bringen würden. Und auch für die Ankündigung, dass zu den Beatles ein 5. Mitglied oder ein 5. Engel stoßen werde, der Engel des bodenlosen Schlundes, auch dafür fand Manson eine biblische Bestätigung. Der 5. Beatle war er selbst, keine Frage. Manson versuchte sofort in England anzurufen. Er hatte die Botschaft empfangen und begriffen. Das weiße Album war ein Abschied an die Weißen. Das weiße Album war voller Family-interner Anspielungen. Die Beatles konnten nur Manson und seine Family im Auge gehabt haben, als sie ihre Songs schrieben. Kein Zweifel. Sexy Sadie, die Abrechnung mit dem Maharishi, traf haargenau auf das Family-Mitglied Susan Atkins alias Sadie Mae Glutz zu. Und Honey Pie, oh Honigkind, meine Lage ist tragisch, komm, zeig mir den Zauber deines Songs von Hollywood. Unfassbar. Mansons Demo-Bänder müssen auf verschlungenen Pfaden bis zu den Beatles gedrungen sein. Oh Honigkind, du machst mich verrückt. Segle über den Atlantik, um dort zu sein, wo du hingehörst. Manson sollte zu den Beatles kommen und mit ihm seine Final Church. Und nicht zu vergessen Revolution. Du sagst, du hast eine echte Lösung. Nun, du weißt, wir alle würden gern den Plan erfahren. Yeah, John, du sollst alles über Helter Skelter erfahren. Helter Skelter war eigentlich ein Lied über eine Rutschbahnpartie. Für Manson wurde daraus die Apokalypse. 1968 schrieb Gott nicht mehr auf Steintafeln, er presste Vinyl. Eine der Lieblingsstellen Mansons aus der Offenbarung war: und taten auch nicht Buße für ihre Morde, Zauberei, Unzucht und Dieberei. Diese Worte zitierte er wieder und wieder und bereitete so seine Anhänger aufs Töten vor. Und hatten seine Anhänger nicht Haare wie das Haar von Frauen und Zähne wie die Zähne von Löwen? Und war Manson nicht der König des Abgrunds und hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds? Die Schwarzen ließen auf sich warten und so musste König Manson und seine Mannen den Anfang machen. Einen Abend nach den Morden in der Tate-Villa schlachteten die Mansonisten das Ehepaar LeBianca ab und achteten streng darauf, die Beatles zu zitieren. Es war an der Zeit, der Welt einige Zeichen zu hinterlassen. Tex nahm das Bajonett und ritzte einige Kratzer in Lino LaBiancas Körper, die vom Nabel zur Brust führten und aus der Entfernung aussahen wie eine Reihe sich überschneidender X. Aus der Nähe betrachtet verwandelte sich diese Bajonettkeilschrift jedoch in das Wort War. Um hinter den anderen nicht zurückzustehen, nahm Katie die Tranchiergabel und stach damit auf beide Körper ein. 7 Doppelstiche versetzte sie LaBianca in den Unterleib. Dann ließ sie die Gabel in der Nabelgegend tief in seinem Körper stecken. Katie sagte später, sie sei fasziniert gewesen von der Gabel, wie sie da aus LaBiancas Bauch ragte. Und sie hätte ihr einen kleinen Stoß gegeben, sodass sie vibrierte. Ein Messer in der Kehle, eine Gabel im Bauch. Wahnsinnstaten. Auf wahnsinnige Weise inspiriert von dem Beatles-Song Piggies. Du kannst sie beim Essen sitzen sehen mit ihren Piggy-Frauen, wie sie Gabeln und Messer umklammern und sich über ihren Speck hermachen. Sie nahmen die weiße Leitungsschnur einer massiven Stehlampe am Sofa, banden sie ihm um den Hals und schlangen sie zu einem Knoten. Sie legten ihm das kleine Kissen aufs Gesicht. Dann zogen sie einen Kissenbezug, den sie aus dem Schlafzimmer holten, über seinen Kopf und das Kissen. Sie ließen ihn auf dem Rücken liegen, sodass das Wort War und die Gabel gleich ins Auge fielen. Dann bemalten sie die Wände. Mit Lino LaBiancas Blut schrieben sie für jeden, der hereinkam, sofort sichtbar Death to Pigs, Tod den Schweinen, an die Wand. An der Südwand des Wohnzimmers, gleich links von der Haustür, schrieben sie in 2 Metern Höhe über ein Gemälde das Wort Rise, erhebt euch. Sie falteten ein Stück Papier und benutzten es als Blutpinsel. In der Küche bemalte Katie die Doppeltür des Kühlschranks. Sie wollte Helter Skelter darauf schreiben, doch unterlief ihr dabei ein kleiner Fehler. Sie schrieb Helter mit E-A. When you say you're playing for your life, am I to assume that you think that someday you're going to get out of here? Get out of here. Get out of here. Where would I go? Mr. Manson, Sie sitzen seit 1969 im Gefängnis. Der Weltuntergang ist nicht gekommen. Haben Sie sich getäuscht? Habe ich mich getäuscht? Die Welt sagt, ich hätte mich getäuscht. Aber sehen Sie, nachdem ich verhaftet wurde, konnte ja aus Helter Skelter nichts mehr werden. Die Beatles lösten sich nach meiner Verhaftung unmittelbar auf. Sie denken immer noch, die Beatles wären die vier Engel? Immer noch denken? Sie wussten, dass sie Engel sind. Warum sonst hätte McCartney seine Band Wings genannt? Wie erklären Sie sich Lennons Ermordung? Wie erkläre ich mir die Ermordung? Lennon wurde zum Problem. Er glaubte nicht mehr an sich selbst. Hat er nicht in The Ballad of John and Yoko gesungen, They Gonna Crucify Me? Lennon anstelle von mir gekreuzigt. Vielen Dank, John. Der Attentäter Mark Chapman hielt sich für Lennon. Hielt sich für Lennon. Er war es. Johnny Boy war längst verbraucht und leer. Er war vor seinem Tod zu fertig, um das Projekt Held das Geld in Angriff zu nehmen. Er war nur noch eine Hülle, ein Schatten. Er konnte nicht begreifen, dass er ohne die anderen Beatles über keine Magie mehr verfügte. Schließlich war er es doch, der es in seinem ungeheuren Hochmut abgelehnt hatte, noch einmal mit den anderen Beatles aufzutreten. Chapman kam zweifellos, um ihn zu ersetzen, und erschoss ihn. 1980. Bleibt nur die Frage, ob Chapman Gitarre spielen kann. Welche Wirkung haben Sie als Gefangener auf die Außenwelt? Wirkung? Kennen Sie Jerzy Kosinski? Der Schriftsteller Jerzy Kosinski überlebte das KZ und den Abend in der Tate Villa. Auch er wäre mit seiner Frau Sadie und Tex in die Hände gefallen. Nur warteten Mr. und Mrs. Kosinski zufällig auf ihre Überseekoffer, die in New York nicht angekommen waren. Und trotzdem haben wir ihn nach über 20 Jahren erwischt. Kosinski zog sich letztes Jahr eine Plastiktüte über den Kopf. Genau wie wir es damals bei den LaBiancas mit Kissenbezügen vorgemacht haben. Es gab auch andere Tote. Ihren ersten Sohn Mark. Ja. Er kam bei einer Messerstecherei um. Gestorben ist auch mein erster Sohn Mark. Mein anderer Sohn Michael arbeitet heute als Drogenberater. Hallo, Pooh Bear. Er sagt, das hätte nichts mit mir zu tun. Haben Sie Kontakt zu Charles Watson? Tex, der gute Tex Watson, ist ein ganz schwerer Christ geworden. Machte seine Sache so gut, dass er auf Bewährung rauskam. Im Nachwort zu seinem Buch Bekenntnisse eines Mörders steht, der Ritualmörder Charles Watson wurde nach seiner abscheulichen Tat ein Christ. Von dieser Tat und der Umkehr zu Gott handelt das Buch. Watson büßte für sein Verbrechen. Seither sind einige Jahre vergangen. Vor wenigen Wochen erfuhr nun der Verlag von der Fleming Age Revell Company in Amerika, dass einige negative Berichte über Watsons Lebensstil in der Presse zu lesen waren. Viele Christen wären mit dem gegenwärtigen Lebenswandel von Watson nicht mehr einverstanden. Ist der Christ Charles Watson in einer Krise? Oder befindet er sich gar auf dem Weg zurück ins alte Leben? Vielleicht. Doch dieses vielleicht ändert nichts an der Tatsache, dass ein Schwerverbrecher Christ wurde, weil Christus es so wollte. Und deshalb wurde das Buch Bekenntnisse eines Mörders gedruckt. Wie sehen Sie die Zukunft? Meine Begnadigungsgesuche werden weiter abgelehnt. Das ist nicht wichtig. Ich spiele ihr Spiel. Eines Tages werden die Schwarzen hier im Gefängnis revoltieren. Sie werden alle Weißen umbringen, außer meiner Person, denn sie werden mich brauchen. Ein großer Schwarzer wird kommen und mich zwingen, seinen Schwanz zu lutschen. Und er wird sagen, stell dir vor, Charlie, ich wäre dein Vater. Und es wird ein erhebendes Gefühl sein. Held das Geld, da wird kommen. Look out. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Hey, stop. Sie hörten Family Man, Charles Manson, aus dem Leben eines apokalyptischen Reiters von Thomas Feibel. Die Sprecher waren Eva Garg, Klaus Spürkel, Andreas Serda und Heinz Schimmelpfennig. Charles Wirtz sprach Texte von Charles Manson. Die in der Sendung verarbeiteten Quellen, Zitate und Fakten stammen unter anderem aus Ed Sanders Buch The Family, die Geschichte von Charles Manson und seiner Strandbuggy-Streitmacht. Erschienen im Rowohlt Verlag sowie der amerikanischen Autobiografie Manson in his own words, herausgegeben von Newell Emmons. Baby, I love her, but you ain't no dad.